Kapitel 21 von Gedichte, Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hamburg. 1. Noch steigt der Dampf, noch glimmt der Brand und flackert hell in nächt'ger Stunde. Noch weit und breit lauscht Meer und Land der ungeheuren Schreckenskunde. Noch kämpfen Hoffnung und Verzagen in bangen Herzen unruhvoll, und Millionen Stimmen fragen, was nun geschehen, was werden soll. Wohlauf, ihr Dichter, Mann für Mann, hier ziemt es euch, voranzugehen. Lasst über Trümmer hoch voran des Liedes Oriflamme wehen. Zwar keine Mauern könnt ihr gründen, ihr lockt den Stein nicht mehr zum Stein, doch könnt ihr Herzen noch entzünden, ihr könnt die Geister noch befreien. Zeigt, wie aus Trümmern neu belebt, erprobt im Feuer und gereinigt, ein neues Hamburg sich erhebt, das freie Männer frei vereinigt. Vom Volk gestiftet und beschworen, zeigt uns den neuen Bürgerbrief, zeigt uns die neuen Senatoren, die Gemeinde selbst berief. Das Bannerlast des Zollvereins auf seinen Zinnen sich entfalten, denn dies allein und anders keins kann Hamburgs Blüte frisch erhalten. Doch lasst auch sehen, wie dicht daneben in unverkümmert eigner Kraft sich auch die Fahne wird erheben des Geistes und der Wissenschaft. Und wie mit hochbeladenem Bord aus allen Strömen, allen Meeren die Schiffer gern nach Hamburgs Port die vollen Segel munter kehren, so sollen auch die Geister wallen, so kehre hier die Dichtung ein. Ja, so ein Rettungsport uns allen soll Hamburgs freie Presse sein. Das ist ein Wort, das uns gefällt. Das, deutsche Dichter, lasst uns hören. Und widerhallen wird die Welt in jauchzend wonnevollen Chören, wie es aus Trümmern stolz wird steigen, weil es dem Geist sich keck vertraut. Das teure Hamburg sollt ihr zeigen, wie es den Herd der Freiheit baut. Und nicht bloß an der Elbe Strand, nicht bloß in Hamburgs grünen Auen. O teures deutsches Vaterland, du sollst ihn auch, du sollst ihn bauen. Auf allen Höhen, allen Gründen, in Flammen sollst auch du erglühen, dass alle Herzen sich entzünden und alle Geister Funken sprühen. Was Schlacke war, lasst ohne Schmerz zugrunde gehen und ohne Trauern. Ein rechtes Erz, ein rechtes Herz kann auch die Flammen überdauern. Drum frisch ans Werk, es wird gelingen. Aus Feuer ging die Welt empor. Ein Phönix breitet seine Schwingen. Die deutsche Freiheit steigt empor. 2. Neues Hamburg, junge Saat, ausgestreut in Funken. Sei auf Männerwort und Tat dieser Wein getrunken. Männertat und Männerwort, und aus Trümmern blühst du fort. Zwar es war ein heißer Mai, als die Glocken klangen und von selbst mit heiserm Schrei in der Luft sich schwangen. Stoßet an, dass heiße Mai, milder Herbst beschieden sei. Dass aus Flammen unser Mut frisch hervorgegangen, dass die Geister in der Glut Feuer auch gefangen. Dass der alte, zähe Stolz, dass die letzte Kette schmolz. Dann, so stoßt noch einmal an, dann ist nichts verloren, denn aus Flammen wurde dann Hamburg neu geboren. Dann, durch Männertat und Wort, ewig, ewig lebt es fort. Und so lasset Hand in Hand, Herz in Herz uns schlingen, Vaterstadt und Vaterland, beiden soll es klingen. Möge Hamburgs Feuerschein Morgenrot der Freiheit sein. Ende von Kapitel 21.